Aussprache, Akzent und Melodie. A17a. Hören Sie. Achten Sie auf Akzent und Melodie. Guten Tag. Sie wünschen? Guten Tag. Mein Name ist Mila. Mila? Ah ja, Hans Mila. Mila mit H? Ja. Danke. Und woher kommen Sie? Aus Deutschland. Aus Berlin. Herzlich willkommen. A17b. Sprechen Sie nach. Guten Tag. Sie wünschen? Guten Tag. Mein Name ist Mila. Mila? Ah ja, Hans Mila. Mila mit H? Ja. Danke. Und woher kommen Sie? Aus Deutschland. Aus Berlin. Herzlich willkommen.